Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Am 24. August 1924, also vor fast 100 Jahren, wurde in Budapest einer der erfolgreichsten Satiriker im deutschsprachigen Raum geboren. Ferenc, also Franz Hoffmann, oder besser bekannt als Ephraim Kishon. Bekannt wurde Ephraim Kishon mit seinen Kurzgeschichten, seiner humorvollen Darstellung des eigenen Familienlebens und des Lebens in Israel, wohin er 1949 emigrieren konnte. Die Weltauflage seiner Bücher liegt bei über 40 Millionen. Die meisten davon, mehr als 30 Millionen, sind in deutscher Sprache erschienen. Aber Kishon schrieb in hebräischer Sprache. Die Übersetzung ins Deutsche besorgte Friedrich Thorberg, der in Wien geboren, aus einer deutsch-jüdischen Prager Familie stammte. Von 1961 bis zu seinem Tod 1979 übersetzte Thorberg insgesamt 16 Bücher und trug damit wesentlich zum Erfolg Kishons im deutschsprachigen Raum bei. Die fast zwei Jahrzehnte dauernde Zusammenarbeit der beiden dokumentiert der ausführliche Briefwechsel zwischen Thorberg und Kishon, aus dem wir Ihnen heute einige Ausschnitte vorstellen wollen, mit Burgschauspieler Michael Mertens als Ephraim Kishon und Christoph Grissemann als Friedrich Thorberg. Fürs Radio inszeniert hat diese Szenen einer Künstlerehe Leonhard Koppelmann. Man kann das eine sehr intime Freundschaft nennen, in der man sich nicht dauernd sehen muss, aber sich sehr viel schreibt. Also das ist ja aus in einer Zeit, in der Telefonate noch ein Vermögen kosteten. Also wird halt eben viel in klassischen Briefen kommuniziert und das in einer Weise, die einfach sehr vergnüglich ist, weil jedes Wort irgendwie eine Doppeldeutigkeit hat. Jeder Satz ein Florettstich ist und alles irgendwie immer doppelbödig und gemein, aber unendlich liebevoll. Voll zueinander, weil man sich gegenseitig so ernst nimmt, um sich überhaupt auf die Schippe zu nehmen. Aber es gibt auch Gründe, warum das Verhältnis durchaus kompliziert ist und sich Thorberg manchmal als zu wenig geschätzt vorkam. Und die liegen in der Sache selbst. Leonhard Koppelmann. Tatsächlich ist Herr Thorberg der Übersetzer Kishons und es ist aber so, dass er eigentlich viel mehr als nur ein Übersetzer ist. Er ist quasi der Erfinder von Ephraim Kishon. Das heißt, er schreibt so, wie Kishon es im besten Falle hätte erfinden können. So kann man es vielleicht sagen. Also das ist die Idee, einen humoristischen Text zu schreiben, die ist vielleicht bei Kishon, aber die Ausführung, ihn dann auch wirklich komisch wirken zu lassen, das ist der unendlich großen humoristischen Begabung Friedrich Thorbergs im Deutschen zu verdanken. Da ist Kol Zion, Shalom von Jerusalem. Mein Sohn, Nephew and Baci, Ephraim Kishon und Friedrich Thorberg. Ein Hörspiel aus Briefen. Aus dem Englischen von Dagmar Roth und David Axmann. This is Israel calling. You are tuned to Kol Zion, the overseas program of the Israel Broadcasting Service. Shalom Aleichem. Good evening. 1960-61. Kennenlernen. Tel Aviv, 15. August 1960. Lieber Professor Thorberg, als ein langjähriger Bewunderer von Ihnen habe ich mich außerordentlich gefreut zu erfahren, dass Sie sich freundlicherweise bereit erklärt haben, die Übersetzung von meinem Buch Look Back, Mrs. Lot zu übernehmen. Obwohl ich es ziemlich schwierig finde, Deutsch zu schreiben, bin ich durchaus in der Lage, diese Sprache mit Vergnügen zu lesen. Sollten Sie es also für notwendig halten, würde es mich freuen, das Manuskript Ihrer Übersetzung zu prüfen. Godspeed für Ihre Arbeit mit Mrs. Loth. Hochachtungsvoll, Ephraim Kishon. Wien, 30. März 1961. Dear Mr. Kishon, Zu Ihrer Information, die Übersetzung Ihres Buchs ist fertig. In einigen Fällen, bei denen mir die englische Übersetzung nicht ganz zutreffend erschien, habe ich versucht, die Originalbedeutung, obwohl ich sie ja nicht kenne, wiederherzustellen. Als ich von Franz Molnars letztem Theaterstück Panoptikum eine deutsche Fassung anfertigte, geschah das ebenfalls auf der Grundlage einer englischen Übersetzung. Und Molnar hat später behauptet, dass ich dem ungarischen Original näher gekommen sei als der englische Übersetzer. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass er gelogen hat. Meine Damen und Herren, es beginnt nun das Wasserballspiel Holland gegen Ungarn. Ich darf Ihnen die Mannschaft vorstellen. Was mich sowohl in ungarischer wie in hebräischer Hinsicht zum Übersetzen befähigt, ist der Umstand, dass ich in meiner Jugend den Wasserballsport pflegte. Und zwar in einer von einem ungarischen Juden trainierten Mannschaft, wenn das keine hinlängliche Garantie für eine perfekte deutsche Fassung von Mrs. Loth ist, dann weiß ich nicht. Und da wir uns gerade mit der Vergangenheit beschäftigen, möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir Namensvettern sind. Mein jüdischer Vorname lautet nämlich Ephraim. Mit freundlichen Grüßen, Friedrich Thorberg. Tel Aviv, April 1961. Lieber Professor Ephraim Thorberg. Ich habe mich sehr über Ihren Brief gefreut, weil nun die Gewissheit in mir wächst, dass die Übersetzung besser sein wird als das hebräische Original. Welch absolute unbegreifliche Liebeserklärung, Ihren überschäumenden Esprit für meine bescheidene Schöpfung einzusetzen. Ich bedauere es sehr, dass Sie meine 5 großen satirischen Bücher, die voll humoristischer Geschichten dieser Art sind, nicht in Hebräisch lesen können. Was meine Qualifikation angeht, ich habe österreichische Verwandte, allesamt glühende Bewunderer von Ihnen. In zutiefst empfundener Sympathie, mit bestem Dank und allen guten Wünschen verbleibe ich brüderlich Ihr E. Kishon. PS: Auch ich habe Wasserball gespielt, also sind wir eigentlich Brüder. Brother Kishon. Die Mitteilung, dass du ebenfalls Wasserballer warst, hat mich sehr beeindruckt und ich bin durchaus bereit, dich als meinen Bruder zu bezeichnen, obwohl du nach sportlichen Maßstäben eher mein Enkel sein könntest, denn du warst ja erst 8 Jahre alt, als ich aus Altersgründen meinen Rückzug aus dem Sportleben antreten musste. Es ist nicht ganz falsch, was du schreibst. In Österreich bin ich weltberühmt, nein, eher berüchtigt und ganz sicher vom Aussterben bedroht. Auf die Frage, was blieb vom Doppeladler, könnte ich mit einer gewissen Berechtigung antworten, zum Beispiel ich. Die deutsch-jüdische Symbiose ist vorbei und zu Ende. Und wir, ihre letzten überlebenden Produkte, haben sie nur noch auf möglichst würdige Art zu liquidieren. Ich bin ein deutsch-jüdischer Schriftsteller, das heißt ein in deutscher Sprache schreibender Jude. Wenn ich überhaupt noch eine Funktion habe, dann ausschließlich die, dass möglichst viele Nicht-Juden den Tod des letzten deutsch-jüdischen Schriftstellers als Verlust empfinden. Ob trauernd oder aufatmend, ist mir gleichgültig. Sie sollen nur merken, dass etwas zu Ende geht, wofür sie keinen Ersatz haben. Es hat mich gefreut, dich und deine bezaubernde Ehefrau Sarah diesen Sommer kennenzulernen und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen werden. Alles Gute für euch beide. Euer Ex-Visi Bolojatekos, Zeitgenosse von Komjodi, Homonoi, Nemet and others. Trainiert von Jean Carnier. Erfolg stellt sich ein. Dear Uncle. Ich wage zu sagen, dass ich über den Erfolg unseres Buches sehr erfreut bin. Es scheint, Gott liebt uns. Warum sollte sie auch nicht? Ja, ich fürchte, Gott ist eine Frau. Was meine vaterländischen Wurzeln betrifft, kann ich nicht ganz so eindeutig antworten. In Israel fühle ich mich zu Hause, weil es das einzige Land ist, wo ich kein Jude bin. Aber Ungarn ist das einzige Land, in dem ich keinen ungarischen Akzent habe. Und was Deutschland anbelangt, ist die wahre Ironie der Geschichte, dass ich zum Lieblingsautor der Nachkommen meiner Henker werde. Eine riesige Genugtuung, dass ihre Enkel Schlange stehen für eine Unterschrift von mir. Die richtige Antwort auf das Dritte Reich heißt nicht weinen, sondern signieren. Ich glaube, dass die Endlösung des Rassenhasses das Lachen ist. In Kürze werde ich dir meine Komödie schicken. Sie ist ein, völlig verständlicherweise, anhaltender Erfolg. Trotzdem muss ich dich warnen, denn es ist kein hochliterarisches Meisterwerk, nur ein gut gebautes Stück. Dear Nephew, bist nicht eher du der Onkel? Denn du bist so furchtbar gescheit. Dein Theaterstück ist gestern angekommen. Aus dem Umstand, dass es express geschickt wurde, schloss ich, dass dir an einer raschen Stellungnahme gelegen ist. Folglich habe ich sofort gelesen und folglich antworte ich dir sofort. Betrachte das bitte als außerordentliche Wertschätzung, die ich deinem Oeuvre wie dir persönlich entgegenbringe. Im Übrigen wurde ich ja dafür durch das Stück reichlich entlohnt, das mir sehr gut gefallen hat. Und das zu übersetzen ich nicht zögern würde. Ich weiß nicht warum, aber ich mag dich so sehr, als wärst du ein geborener Ungar. Das ist ein Kompliment. Aber du hast in deinem letzten Brief das Stück als ein nur sehr gut gebautes bezeichnet. Da hast du recht. Das ist es. Du hast außerdem geschrieben, dass du es nicht für hohe Literatur hältst. Auch damit hast du recht, das ist es nicht. Es ist genau das, was man auf dem deutschen Theater Schwank oder Posse nennt. Und zwar ein sehr lustiges Exemplar dieser Gattung. Tatsächlich, oder wie das am häufigsten gebrauchte ungarische Lehnwort im Englischen heißt, as a matter of fact, bin ich ziemlich sicher, dass meine Übersetzung ihm nicht schaden würde. Keineswegs sicher bin ich hingegen, ob eine solche Übersetzung nicht meinem Ruf schaden würde. Das Publikum könnte nämlich von Friedrich Thorberg etwas in der Art einer literarischen Komödie erwarten und enttäuscht sein, wenn es das nicht bekommt. Als dein untertäniger Onkel antworte ich dir unverzüglich. Da ich nun weiß, dass die Familie deiner Mutter aus Ungarn stammt, ist alles viel einfacher für mich. Es tut mir schrecklich leid, dass dich mein Stück in literarischer Hinsicht enttäuscht hat. Aber, um dir die Wahrheit zu sagen, ich habe nur vermutet, dass mein Stück keine hohe Literatur ist, weil ich in der Tat gar nicht weiß, was Literatur bedeutet. Ich kenne ein Stück von Molière, in dessen Mittelpunkt die Darmtätigkeit steht. Zufällig habe ich zeitgenössische Kritiken über den eingebildeten Kranken gelesen und darin steht, dies sei die billigste Farce, die je geschrieben wurde. Ich habe 4 weitere Stücke geschrieben, die allesamt internationalen Erfolg haben und deren hoher literarischer Wert sehr geschätzt wird. Die Magyaren mit dunklen Kappen greifen an. Ich verstehe natürlich deinen Standpunkt und deshalb schlage ich vor, du übersetzt das Stück unter dem Namen Homonoi Marton. Tor. Unserem bekannten Wasserballer. Die Wasserschlachten verliefen erfreulich fair. Mein Stück, lieber Marton, wird ein großer Erfolg und wir werden seine Filmrechte verkaufen. Dass du nicht persönlich unterschreiben willst, macht die finanzielle Seite etwas kompliziert, weil niemand eine Bearbeitung von Homonoi Marton schätzt. Die technisch brillanten Ungarn siegten schließlich mit 5:2 und wurden Olympiasieger vor Jugoslawien. Ich glaube nicht, dass die Übersetzung viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Tante bleibt meine Favoritin und du mein teuerster Stiefvater. Onkel? Papi? Papili? Dear Uncle, du antwortest nicht und ich fürchte, dich mit meiner vehementen Verteidigung der nicht vorhandenen literarischen Werte meines Stücks möglicherweise gekränkt zu haben. Vielleicht bist du ebenso sensibel wie ich. Man hat mich informiert, dass unser Buch ein großer Erfolg und die 3. Auflage bereits erschienen ist. Nicht schlecht. Erwarten wir das Gleiche für die Zukunft. Ich verstehe, dass du in deinem Leben noch andere Ziele hast, als mich, den guten alten Deutschen, zu präsentieren. Aber was soll ich machen, wenn du so erfolgreich bist? Verhau die nächste Übersetzung, dann herrscht Ruhe. Ich hoffe, du bist nicht überkreuzt mit mir. Du weißt, ich bin dein junger, glühender Verehrer und meine Frau liebt dich, von der Tante ganz zu schweigen. Dein Kishond Ferenc. Ein bisschen Sinn, ein bisschen Regen, eine neue Garte im Kopf zu legen, ein gut gesinnt, kann mein Glückler sein. Ein schicher Sock, ein Kleid und Lattes, ein Käschen, ein 3-4 Lattes, ein gut gesinnt, kann mein Glückler sein. 1962. Eine komplizierte Beziehung. Wien, 24. Jänner 1962. Dear Great Nephew. Groß ist als Kompliment gemeint. Sei bitte nicht böse auf mich. Würde ich alles von dir, was erfolgreich ist, übersetzen, wäre ich bis ans Ende meiner Tage ausgelastet. Und so sehr ich dich auch liebe, das ist nicht unbedingt mein Lebenstraum. Allerdings auch nicht sehr weit davon entfernt. Es ist, wie fast immer, eine Zeitfrage. Für immer. Dein Friedrich. Dear old man. It's all right. Dann lassen wir die Komödie kurz ruhen. Homonoi ist von der Übersetzung entbunden. Wäre mir eine wahre Freude gewesen, wenn ein weltbekannter Wasserballspieler sie gemacht hätte, aber ich habe Verständnis für seine Bedenken. Ich will dir keine Angst machen, aber es besteht die große Gefahr, dass du mich diesen Sommer wiedersehen wirst. Hoffentlich hoffe ich nicht vergebens, dass nun weder deiner noch meinerseits Zorn oder ungute Gefühle bestehen. Auf Wiedersehen, lieber Old Man. Ohne Zweifel, dein Ephraim. My son, nephew and Bachi. An dem Tag, als ich zu meiner Reise in die Schweiz aufbrach, kam hier dein nächster Bestseller, Noah's Ark Tourist Class, an. Ich habe das Buch mitgenommen. Ich habe begonnen, es zu lesen, und ich möchte mit meiner Antwort nicht warten, bis ich's ausgelesen habe. Ich möchte dir jetzt schon sagen, dass es das beste Buch ist, das du je unter diesem Titel geschrieben hast. Ich bin begierig, es zu übersetzen. Ich kann's nicht erwarten, damit zu beginnen. Aber du wirst warten müssen, bis ich von dieser Reise zurückgekehrt bin. In großväterlicher Liebe, dein Friedrich Thorberg. Dear Thorberg Bachi, jahrelang habe ich mit dir keine Zeile gewechselt und bin in dieser Zeit nur ein halber Mensch gewesen. Glaub mir, lieber Opa, du bist der Einzige, dem ich in einer menschlichen Sprache schreiben kann, denn du bist der Einzige, der sie, wegen deines ungarischen Einschlags, versteht. Ich liebe dich sogar, wenn ich dir keine Briefe schreibe, und ich sehne mich einfach danach, dich wiederzusehen, diesmal für längere Zeit, natürlich auf Druck meiner Frau, die in dich verliebt ist, wie sämtliche Zeitungen hier schreiben. Aus den Briefen unseres Ausbeuters und Verlegers habe ich erfahren, dass du Tag und Nacht arbeitest, um Perlen aus meinem Mist zu machen, und er hofft natürlich, im August, September 10.000 Exemplare davon zu drucken. Bitte gib mir ein Lebenszeichen, und Gott wird dich segnen. Bestimmt tut sie das. Oder ist Gott nicht weiblich? Neffentlich dein Ephraim. Great Nephew. My dear Grandpa. My beloved nephew, son and grandson. Dear uncle-in-law. Dear S wie slave driver. My darling son, indeed my only one. My one and only. Dearest puppy. Dear TV star. Dear old man. My child. Mademoiselle. My love. Dear Dr. Ephraim. My dear Sargnagel. My only Pop und Deckli. My dear identical twin. Dearest Fritzi. Putzikam. Schukeri. Jankele. Friedrich. Freumele. Sweet Prince. Dear Lolita. Fritzi. Ich habe keinen Zweifel, dass deine Übersetzung von meiner Ark es wert ist, ins Hebräische zurückübersetzt zu werden, um eine noch bessere Wirkung zu erzielen. Ich bin ebenso verzweifelt wie du darüber, dass ich dich diesen Sommer nicht sehen kann. Ich hoffe, ich komme nächsten Herbst. Ich sehne mich nach einem Treffen mit dir, auch meine Frau, und sei es nur, um alles Verleumderische zu verleumden. Ich liebe dich sogar, wenn du meine Bücher auf deine unvergleichliche Weise übersetzt. Das ist es. Ruh dich gut aus, Onkel. Das dritte Buch kommt. Für immer dein Ephraim. Die Karriere nimmt Fahrt auf. Tel Aviv, 11. Oktober 1963. My darling son, indeed my only one. Ich bin geschockt, außer mir und besorgt. Ich habe dir vor ungefähr einem Monat zwei Briefe geschrieben mit der Bitte, Backstage zu übersetzen, doch bis heute habe ich keine Antwort erhalten. Da ich weiß, dass du Ungar und somit ein Gentleman bist, kann ich mir eigentlich nur zwei Gründe denken. Die Briefe sind verloren gegangen oder du. Bitte gib mir ein Lebenszeichen. Meine Frau ist sehr besorgt. Ich muss etwas sehr Lästiges eingestehen. Ich, als naiver, gutherziger Junge aus der Provinz, habe geglaubt, ich hätte in dir die wunderbarste Person entdeckt, die jetzt in Europa käuflich zu erwerben ist. Als ich jedoch den Kontinent bereiste, musste ich feststellen, dass dies alle dort sagen und ich gar kein Entdecker bin, sondern nur einer von vielen. Ich bin beschämt. Mit Liebe, dein ergebenster Diener, Heinrich der Achte, wiedergekehrt. Alles in Ordnung. Oder etwas vorsichtiger ausgedrückt, fast alles. Ich bin mit dem Verlag übereingekommen, bis Mitte Mai eine Fassung von Backstage zu liefern und im Sommer deine Einakter zu übersetzen. In beiden Fällen verdiene ich so wenig, dass nicht einmal die Unkosten gedeckt sind. Noch nie zuvor in der Geschichte, wie Winston Churchill am Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs sagte, ist für so viel Arbeit so wenig bezahlt worden. Hochachtungsvoll. Amenophis der Sechste. Was ist? Bräuges? Warum höre ich nichts von dir? Wo ist dein neues Buch? Was macht dein Film? Wann kommst du nach Europa? Wo kann ich dich treffen? Und wo Frau Kishon? Liebst du mich nicht mehr? Dear Charles, ich hatte Besuch von einer reizenden Dame von der Zeit, die, wie sich herausstellte, dich nicht persönlich kennt, was ein gewaltiger Schock für mich war, da ich mir sicher war, dass es keine deutschsprachige Intellektuelle gibt, die, nach persönlichem und intimem Kontakt, nicht in dich verliebt ist. Auf Wiedersehen, lieber Charlie. Vergiss nicht, dass es nicht nur eine Ehre ist, mein Neffe zu sein, sondern auch eine Verpflichtung. Wie Kardinal Richelieu sagte, ich brauche das, wie ich ein Loch im Kopf brauche. Das heißt, du mich. Ich küsse ihre Hände, Maria. Aidische Mame, es gibt nicht besser in der Welt. Aidische Mame, oi weh wie bitter, wenn sie fällt. Als ein schöner Matone geschenkt von Gott, nur ein altischke jüdische Mame. Mame, Mame. 1965-66. Gelddinge. Breitenfurt, 22. Jänner 1965. My beloved nephew, son and grandson. Soeben ist ein Paket angekommen. Der Onkel weint, der Papa heult, der Opa schluchzt. Aber nicht, wie du glaubst, weil ich so gerührt bin. Ich weiß sehr wohl, dass dein Geschenk kein Ausdruck von Freundlichkeit oder irgendeiner anderen menschlichen Regung ist, sondern bloß ein kindischer Versuch, mich zugrunde zu richten. Die wahre Ursache meiner Verzweiflung rührt daher, dass mir mein Arzt eine höchst grausame Diät verordnet hat und dass dein Paket absolut nichts enthält, was ich essen dürfte. Dein Versuch ist also jämmerlich gescheitert. Sonst ist alles in bester Ordnung. Ich möchte dir noch sagen, dass ich dich mehr liebe als je zuvor, falls das überhaupt möglich sein sollte, was es nämlich nicht ist. Also, danke für das unbrauchbare Paket. Alles Liebe für dich, vor allem aber für Sarah und alles Gute von deinem dir ergebenen Faisal ibn Mehmet al-Aziz Ponem. Tel Aviv, 14. Mai 1965. Dearest Poppy. In der letzten Minute erhielt ich deinen Brief vom 9. März, der gleichzeitig mit einem freundlichen Brief vom Papst eintraf, so dass ich gezwungen war, die Antwort an den Papst ein wenig hinauszuschieben. Es gibt bestimmte Regeln im Leben. Der eine Mann ist geboren, Briefe zu schreiben, der andere, sie zu empfangen. Warum? Fragt der Dichter. Die Antwort grenzt an eine persönliche Beleidigung von einem von uns beiden. Ich bin ein abnormaler Mensch. Ich lese die deutsche Übersetzung meines Buches mit solchem Vergnügen, als wäre es ein mir vollkommen unbekanntes Meisterwerk. Bin ich nicht fantastisch? Was für ein Stil, was für ein Vokabular, was für ein Sinn für Humor. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du es mir ermöglichst, meine Fähigkeiten in ihrem ganzen Ausmaß zu erkennen. Du bist wirklich mein Daddy und du sollst sehr lange leben. Habsburg Otto Junior. Junior, verzeih mir die Kürze. Die Schweiz, in der ich mich gerade befinde, ist kein Ort, wo man mit Geschäftsangelegenheiten Scherz treibt. Herr Friedrich von der Zeitung Die Welt hat mir eine Kopie seines Briefes an dich geschickt. Ich glaube, wir sollten sein Angebot im Auge behalten. Das Die Welt-Geschäft ist ernst. Was das Honorar angeht, denke ich, ein Drittel für dich und zwei Drittel für mich. Es ist eine sehr gute Zeitung und es lohnt sich für uns. Verzeih mir, immer handle ich in deinem Interesse, dabei meine eigene Position gefährdend und ohne Rücksichtnahme auf persönlichen Vorteil. Und wie reagierst du auf all die von mir gebrachten Opfer? Indem du meinen 50-50-Anteil bei Zeitungsveröffentlichungen auf 33-66 hinunterdrücken willst. Bei der allerersten Gelegenheit, wo sich mir eine kleine Chance eröffnet, ein klein wenig Geld durch Kishon übersetzen zu verdienen. Ich werde der Welt unverzüglich mitteilen, dass der Vertrag gelöst wird. Nein, tut mir leid, jetzt ist es zu spät. Selbst wenn du mir jetzt 66 anbieten solltest, würde ich ablehnen. Also gut, ich akzeptiere die ursprünglichen 50, aber es ist das letzte Mal. Geld, meine Freunde an den Radioapparaten, ist wirklich nicht alles im Leben. Man muss auch Gold und Aktien haben, Häuser und Grundstücke. Mit Geld kann man vieles erreichen, wenn es auch einige Auserwählte gibt, deren Gewissen man nicht mit Geld kaufen kann, sondern nur mit sehr viel Geld. The nominations for the best foreign language film of the year are Salah from Israel, The Umbrellas of Cherbourg from France. Es ist mir eine Ehre, mit dir halbe-halbe machen zu dürfen, auch wenn das so nie vereinbart war. Mich drücken nur trübe Gedanken, weil ich in sehr schlechter Stimmung bin, da mein Film den Oscar nicht gewonnen hat, weil ich Jude bin und kein Goy wie Joseph Levine, der ihn mir vor der Nase weggeschnappt hat. Ich musste mich mit einer bescheidenen Plakette zufrieden geben, mit der die Academy mein herausragendes Werk gewürdigt hat. Und dafür habe ich ein ganzes Jahr gearbeitet. Wo bleibt die Gerechtigkeit? Du solltest es dir nicht zu sehr zu Herzen nehmen, dass du den Academy Award nicht gewonnen hast. So wahr es ist, dass die Plakette, mit der man dich abgespeist hat, völlig wertlos ist, so sicher kannst du dich damit trösten, dass der richtige Oscar eben nur für richtige Kunstwerke verliehen wird, nicht aber für solche, deren Erfolg von ihrer Übersetzung abhängt. ,1967. Sechstagekrieg. Kriegsgefahr im Nahen Osten. An den Grenzen Israels sind die Armeen seiner arabischen Nachbarstaaten aufmarschiert. Handelt es sich um einen Nervenkrieg oder befinden wir uns am Vorabend eines bewaffneten Konflikts? Hier könnte der dritte arabisch-israelische Krieg ausbrechen, im Streifen von Gaza an der israelisch-ägyptischen Grenze. UNO-Generalsekretär U Thant hat angekündigt, dass er dem ägyptischen Wunsch nachkommen und die UNO-Truppen aus dem Gazastreifen abziehen werde. Der Entschluss, das UNO-Friedenskorps von 3.400 Mann abzuziehen, hat im Westen und in Israel Befremden ausgelöst. Der große Drahtzieher der Nahostkrise ist der ägyptische Präsident Nasser, der gemeinsam mit Feldmarschall Amer eine Parade von Truppen abnahm, die durch die Halbinsel Sinai in den Streifen von Gaza entsandt wurden. Nassers Großmachtstraum ist die Verwirklichung der Vereinigten Arabischen Republik, als deren logischen Führer er sich sieht. Er hat in der Vergangenheit des Öfteren angekündigt, dass er Israel vernichten werde. Tel Aviv, 30. Mai 1967. Dearest Puppy, ich schreibe dir rasch, bevor der Krieg ausbricht. habe dir heute unser viertes Buch geschickt. Ich habe meine eigene Meinung, wo die natürlich nur relativen Schwachpunkte liegen. In den Büchern von anderen Autoren wären das sicher die Highlights, aber ich nenne sie dir nicht schon jetzt, weil ich dich nicht beeinflussen will. Kurz gesagt, ich möchte, dass du alles wunderbar findest. Ein Scherz, das Buch muss gekürzt werden. Teile mir also bitte mit, welche Geschichten du zu eliminieren gedenkst, damit ich dir meine Meinung zu deinem schlechten Geschmack sagen kann, mit dem du wieder mal die besten Geschichten hinauswirfst. Möchte nur noch hinzufügen, dass unser erstes Buch eine Auflage von 175.000 erreicht hat und das zweite mit lausigen 145.000 hinterherhinkt. Wir befinden uns in einem schrecklichen Niedergang und ich glaube, du bist schuld. Ich muss meinen Brief schließen, denn an der Grenze gibt es Truppenbewegungen. Effi, vielleicht kannst du dir vorstellen, wie es ist, hier zu sitzen und nichts tun zu können, außer voll Angst und Sorge um Israel zu sein. Du bist drinnen. Ich bin draußen. Um 20 Uhr erhält in New York Generalsekretär Utant die Einwilligung der ägyptischen Regierung zur Feuereinstellung. Die israelische Regierung stimmt wenig später zu. Tel Aviv, 12. Juni 1967. Dearest Puppy, bitte verzeih mir, dass ich dir jetzt erst antworte. Ich war letzte Woche sehr beschäftigt. Es gab Spannungen an den Grenzen, aber zum Glück waren wir zahlenmäßig überlegen. Ein guter Rat von einem sehr erfahrenen alten Freund: Kaufe nie, nie ägyptische Aktien. Sie sind nicht stabil. Alle glauben, wir hätten ein Wunder vollbracht. Es war tatsächlich eines. Ich freue mich, dass wir dich nicht enttäuscht haben und ich möchte dir die besten persönlichen Wünsche der 2 Millionen Einwohner Israels, eine 500.000 davon sind Araber, übermitteln. Küsse für dich und die Tante, Yehuda. PS, ich hoffe, dass das Manuskript inzwischen bei dir eingetroffen ist und du in der Lage bist, mir deine vernichtende Ansicht darüber mitzuteilen. My beloved, wie alle jüdischen Eltern habe ich den Wunsch, dass du nur das Beste im Leben bekommen und all das haben mögest, was ich niemals hatte. Dich mit dem besten Übersetzer auf Erden versorgt zu wissen, ist mir nicht genug. Ich möchte auch, dass du jemanden hast, der sich wirklich um dich kümmert. Ich hatte nie so jemanden. Es muss herrlich sein. Dein dich liebender Daddy. Laila laila haruach gover laila laila homa tamer laila laila kohav mezamer numi numi kabi et hane. 1968. Selbst schuld. Dearest Popeye, wenn der Winter seinen Höhepunkt erreicht und der Wind um die Balustrade heult und ein drohendes Verhängnis den grauen Himmel schwerer und schwerer macht und ich dich dringend für etwas brauche, denke ich stets an dich. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass du ein vielversprechendes Talent bist. Doch Spaß beiseite, ich gestehe, dass ich dich verstehe. Es muss ein schreckliches Gefühl sein, ein Leben lang von einem jungen, gierigen Karrieristen gehetzt zu werden, der seine Zukunft auf deinem Talent errichtet. Andererseits aber bist du selbst dafür verantwortlich, weil du dich an jenem verfluchten Mittwoch vor etwa 6 Jahren mir zugewandt hast. Dieser nächste Roman von mir könnte jetzt und nicht früher und nicht später ein Erfolg sein, der alles, was wir bisher erreicht haben, in den Schatten stellt. Ich denke, lieber Papi, da ich deine atavistische Liebe zum Geld kenne, dass du die delikate Situation ausnutzen könntest, um aus unserem neuen Verleger Konditionen herauszupressen, die dich zum Teilhaber am finanziellen Erfolg des Buches machen, da ich eben glaube, dass dieses Buch der große Durchbruch sein könnte in deiner Übersetzung. Also, liebster Papamdeckele, ich bin in deiner Hand. Du kannst meine Karriere aus purer Eifersucht absägen oder dich zum Wohle der Menschheit, nämlich für mich, opfern. In jedem Fall werde ich dich weiterhin mehr oder weniger lieben, je nachdem, wofür du dich entscheidest. Küsse für dich und für die beiden Tanten. William S. Shakespeare. Dear S. wie Slave Driver, es ist wirklich erstaunlich, wie sehr ich dich liebe. Würde ich das nämlich nicht tun, böte sich jetzt eine hervorragende Gelegenheit, dich nicht zu lieben. Sonny, Ich werde im heurigen Jahr 60 und zu diesem Anlass wird der Fischer Verlag einen Novellenband des Jubilars herausbringen. Nun weiß ich aber zufällig, dass erst die Hälfte des Manuskripts vorliegt. Wir können doch wirklich nicht von mir verlangen, dass ich diese für mich so wichtige Publikation verpasse, nur weil wir den Erfolg deines letzten Buchs heuer wiederholen wollen. Wir können doch nicht verlangen, dass ich, wie schon so oft in der Vergangenheit, meine eigenen Interessen wieder einmal zurückstelle. Heuer wenigstens sollten wir es Herrn Thorberg zugestehen, dass er in erster Linie an sich selbst denken will. Mit Geld können wir ihn übrigens auch nicht ködern. Erstens spricht er darauf nicht an und zweitens könnten wir ihm unmöglich so viel anbieten, wie er tatsächlich wert ist. Machen wir uns nichts vor. Thorberg übersetzt deine Bücher, weil er dich liebt und das, worüber du schreibst. Denn er liebt Israel. Hör nur auf mich, Papi. Servus, dir Papa. Nach Erhalt deines Briefes wurde mir wieder klar, wie sehr ich dich liebe. Denn glaube mir, hätte mir ein anderer so deutlich bewiesen, dass er Recht hat und ich Unrecht, ich würde ihn für alle Zeiten hassen. Aber in deinem Fall bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. So ist meine Natur großzügig. Ich bestehe darauf, dass du deinen Band mit Novellen für Fischer vollendest. Ich will von nichts anderem mehr hören. Ich hoffe, du vergisst nicht, dass du in ein paar Monaten Großvater wirst, denn meine zweite Ehefrau, Sarah, wird mir einen weiteren Sohn gebären, den ich Friedrich oder Thorberg nennen möchte. Allerdings erhebt sie Einwände und behauptet, dass dies zu jüdisch sei. Liebster Papamint, Küsse von der einzigen Person, die dich liebt, abgesehen von den Frauen. Beste Wünsche an deine zahllosen Gattinnen, dein treuer Emil. Stell dir vor, wir beide noch, wir zwei auf Tee, mit Tee verzwei, nur ich in dir, bis in der Früh allein. La la la la la la, keiner wird sterben, das kenn ich dir schweren. Kein Freund, kein Bekannte, kein Schwäger, kein Tante. Wir werden spazieren, sich amüsieren. Herz mein. 1968-69. Krankheitssymptome. Sonnyleben. Ich habe eine schwere Erkältung bekommen, wurde mit Injektionen, Antibiotika und Breispeisen behandelt. Der Arzt schüttelte ein ums andere Mal sein Haupt, beklagte meinen erbärmlich schwachen Gesamtzustand und fragte mich mehrmals, was in aller Welt mir denn widerfahren sei. Ob es denn etwas gäbe, das meine Willens- und Widerstandskraft gebrochen hat, oder ob ich vielleicht für zu wenig Geld gearbeitet hätte. Ich wollte ihm aber nicht deine Adresse geben. Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. Shalom. Heute ist eine neue Nummer des Stern erschienen, die ein 4 Seiten langes Kishon-Interview enthält, in dem erneut auf deinen gewaltigen Erfolg in Deutschland und auf die Millionen verkaufter Exemplare hingewiesen, doch erneut mit keinem Wort erwähnt wird, wie es zu diesem Erfolg gekommen ist. Ich weiß nicht, wie ich den Verdacht zerstreuen könnte, dass du mich immer nur dann erwähnst, wenn es gar nicht anders geht. Dein Brief ist wirklich eine Beleidigung. Ich antwortete dem Reporter vom Stern ungefähr 10 Minuten lang auf die Frage, was denn das Geheimnis meines deutschen Erfolges sei. Ist es so schwer, sich vorzustellen, dass ein paar Redakteure deinen Namen aus rein politischer Antipathie weggelassen haben? Von jetzt an werde ich Interviewer zu einer schriftlichen Erklärung verpflichten, dass sie allein für das Weglassen deines Namens verantwortlich sind. Liebe wie immer, Ephraim. Popundetli. Popundetli. Tropft uns den Regen auf mein Kopf. Popundetli. Pink wie ein Deckelbus ist die kleine Farbe im Top. Geht mir kein Sach mit. Die tropft uns den Regen auf mein Kopf. Nur sie haben. Steh ich in Tracht, was gibt mir ein Reuster Fenn. Ich kick auf den Himmel in ihr Bein, sie ist bei der Sonne. noch mehr dich. Tropft's den Regen auf mein Kopf, nur sei fahren. Paar Wutus ist mir beschert. Zu stehen hinter dem Regen ist ihr Frieden. Wenn it's dir schwer, will ich nicht mehr mein Kopf umbeigen. Drop, drop, rain, 1970. Moderate Liebe. Kurhotel Vollerer Hof, 2. August 1970. My dear Sargnagel, danke für deine Schreiben, die mich leider erreicht haben. Das ist einer der Gründe, doch keinesfalls der einzige, warum ich diesen Brief jetzt beende. Dein alter Papi. My only Popondekli. Dein Brief vom 2. August ist gut angekommen und es freut mich wirklich, dass jemand in deinem Alter immer noch so geistreich sein kann. Meine Geschichten, die du aus reiner Faulheit nicht übersetzt hast, sind die Highlights des Jahrhunderts. Tief im Innern weißt du, dass ich immer recht habe, weil ich älter bin. Dieser Brief wird tatsächlich ohne jeden besonderen Zweck geschrieben, was mich überrascht, aber so ist Liebe, wie der Dichter sagt. Nach reiflicher Überlegung habe ich etwas sehr Gutes entdeckt, womit ich dich belästigen kann. Ungeachtet deiner kategorischen Ablehnung, die ich meinerseits kategorisch ablehnte, möchte ich dich sehr, sehr bitten, Papili, Ende Oktober mit mir an 2 oder 3 unserer unvergesslichen Auftritte teilzunehmen, vorwiegend in Wien und in München. Ich weiß, es zerreißt dir das Herz, deinen Roman selbst für ein paar Stunden ruhen zu lassen, aber du kannst ebenso gut genauso viel Zeit verlieren, wenn ich dich besuche. Und in dem Fall bekommst du kein majestätisches Honorar, sondern nur ein lausiges Geschenk, das sehr teuer aussieht, aber nicht ist. Bitte, Papili, mach dieses letzte Zugeständnis und ich erhebe keine weiteren territorialen Forderungen. Zumindest einen Monat lang. Thorberg-Brüder wieder auf Tour. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wie sehr ich dir für deine Einwilligung danke. Falls nicht, jetzt werde ich es sicher nicht tun. Bei dir, Ibn Abu. Ja, ja, dein Buch beherrscht jetzt das Stadtbild. Bevor du mir noch deinen Wunsch, mein Leben zu ruinieren, eröffnet hast, hatte unser Verleger diesbezüglich bereits konkrete Schritte unternommen und so etwas wie eine Tournee organisiert. Dafür bietet er mir die nämliche Summe wie dir, was wirklich absurd ist. Warum solltest du genauso viel Geld bekommen, wo du doch bloß ein paar einführende Worte in einem miserablen Kunstdeutsch hervorstotterst, während ich die Last des ganzen Abends zu tragen habe? Nun, ich bin den finanziellen Lockungen des Angebots schließlich doch erlegen. Dein Geschenk, dein angeblich echt arabischer Kaffeetisch, mit Mühe ausgepackt und aufgestellt, schaut nicht einmal teuer aus und kann sich, ehrlich gesagt, nicht einmal mit einem konventionellen Aschenbecher europäischer Bauart messen. Hoffend oder besser gesagt gewappnet, bald von dir zu hören, bin ich in altbewährter Liebe. Abu Ibn, nicht zu verwechseln mit Aber Eban. Ich bin mehr als glücklich, dass ich bald wieder mit dir persönlich zu tun haben werde, sofern nicht genau dann die Volksfront zur Befreiung Palästinas angreifen wird. Nur was mich absolut unglücklich macht, ist, dass ich neue Auftritte aus mir herausquetschen muss, während du, wie üblich, nur aus einem Buch vorzulesen brauchst. Ich bitte dich, Professor, deinen 3 Frauen meine innigsten Grüße zu überbringen und bleibe in der Zwischenzeit einer der besten Humoristen der Welt. My love. Sei dir bitte des Umstands bewusst, dass es einer weitaus größeren künstlerischen Anstrengung bedarf, aus deinen Büchern zu lesen, als sie zu schreiben. Mich schaudert schon bei dem Gedanken, du könntest einmal aus meinen Büchern lesen. Ich habe übrigens angeregt, Plakate etwa derart drucken zu lassen. The Two Flying Ephraims. Unerreichte Pointenakrobatik. Das atemberaubende Salto am Übersetzungstrapez. Ohne Netz, ohne Tantiemen. Dir, Ephraim, der Überschrift The Two Flying Ephraims stehe ich ehrlich gesagt ein wenig zurückhaltend gegenüber. Ich würde vorschlagen, zwei Sexmaniacs auf dem Trapez, vertrauend auf die Tatsache, dass du allein auf diesem Gebiet gut genug für zwei bist. Bitte informiere unseren Verleger taktvoll, dass sie für mich überall dieselben erstklassigen Hotels buchen sollen wie für dich. Sogar dann, wenn ich nicht deine Begleitung bin. Willst du mich heiraten? Deinen Love? Nichts vermag freilich meiner tiefen, tiefen Liebe zu dir etwas anzuhaben. Sie ist so abgrundtief, dass ich sie manchmal nicht zu fassen kriege. In solchen Augenblicken überfallen mich Zweifel, ob ich dich wirklich heiraten will. In allen anderen nicht. Soweit dies, mein Bräutchen. Dein immerdarer Albacke. Was mich abhält, dich zu heiraten, ist nicht der Altersunterschied. Schließlich bist du ja nicht gar so viel älter als ich, sondern deine magere Mitgift. Was teuge dir sitzen, du einer allein, hörst, wie er spielt Musik. Man hört nur Witzen, man singt da so schön, Tänzer nur an am Tisch. Bist die verliebt, du's heißt die Weh, im gleichen Kabarett. 1971-72 The Two Flying Ephraims. Unser Verleger war inzwischen in Wien, hat für mein Geld den Opernball besucht und sich hoch erfreut gezeigt über den triumphalen Erfolg der Quichon-Plakation. Die Plakate sind wirklich schön und sehr groß. Sie zeigen das Buchcover, weisen darauf hin, dass das Buch ein Bestseller ist, nennen den Preis und die Seitenzahl und lassen zudem viel weißen Freiraum. Den Namen des Übersetzers zu nennen, war leider kein Platz mehr. Dein Erischer. Dir, Erika. Hauptsache, die beiden Sexmaniacs reiten wieder. No? Ich habe mit unserem Verleger gesprochen und meinen heftigsten Wunsch ausgedrückt, dich reicher zu machen. Zugleich damit schicke ich dir in separatem Kuvert per Luftpost mein neues Buch Blaumilch, englische Ausgabe. Wenn du es nicht übersetzt, werde ich mich erschießen. Lass mich nicht im Stich, Old Man, bitte. Ich küsse die Hände, Franz Kafka. Butzikam, erschieß dich nicht, alles läuft bestens. Ich werde Blaumilch übersetzen und danach mich erschießen. Abgemacht? Dearest Fritzi, wirklich aufrichtig und überglücklich bin ich über deine Bereitschaft, meinen letzten Schund zu übersetzen. Wo sonst kann man ein so schönes Twinset erwerben, wie wir es sind? Ich wünsche dir ein langes, fruchtbares Leben und guten Appetit und niedrigen Blutdruck und viel Geld und 2 bis 3 Frauen auf Eis. Und lass mich an dieser Stelle auf mein voriges Angebot bezüglich einer raschen Heirat zurückkommen. Meine Mutter ist dagegen, aber das kümmert mich nicht. Ich möchte legalisieren oder an skandalösen Orgien mit dir teilnehmen, Lulu. Dir, Lolita, nur fürs Protokoll wiederhole ich den Inhalt jenes Telegramms, das ich dir schon auf Postkartenweg aus Zürich zukommen ließ. Lesung Doppel-Ephraim Tel Aviv findet statt. Größere Schrift für mich und weniger Geld für dich, deine Großmutter. Was den Rest unserer Hochzeit betrifft, habe ich bis zum heutigen Tag kein Wort von deinem Literaturagenten vernommen. Er steht kurz davor, das sogenannte fürstlich-thorbergsche General-Leck-mich-im-Arsch auf Lebensdauer erteilt zu bekommen. Gute Nacht, süßer Prinz. Schlomo Ben Fortimbras. Liebste Norweger, ich hoffe, wir werden einen schönen Aufenthalt haben. So etwas wie verspätete Flitterwochen, die lediglich durch die Anwesenheit meiner Frau und deines Harems leicht gestört werden. Ich fühle mich dir verbunden, wie 2 Gefangene, die aneinander gekettet geflohen sind und die, ob es ihnen gefällt, wie mir, oder nicht, wie dir, zusammenleben und sterben müssen. Warum also dagegen ankämpfen? Es gibt doch so etwas wie höhere Fügung. Hochachtungsvoll, dein Hamlet der Zweite. Am Vorabend des Krieges. Präsident Sadat kündigt an, dass er nicht daran denkt, den Waffenstillstand weiter einzuhalten. 1973, Oktoberkrieg. Unter dem Codenamen Operation Spark zwingen arabische Armeen die Ägypter am Suez, die Syrer auf den Golanhöhen zum ersten Mal in 25 Jahren Nahostkrieg dem Gegner das Gesetz des Handelns auf. Die 8000 israelischen Verteidiger der Barlev-Linie stehen einer 14-fachen Übermacht gegenüber. Das zweite und dritte ägyptische Armeekorps besetzen das Suez-Ostufer. Verteidigungsminister Moshe Dayan befiehlt den Rückzug auf die israelischen Stellungen im Sinai-Gebirge. Israel mobilisiert in 48 Stunden seine Streitkräfte zu voller Kriegsstärke von 480.000 Mann. Der Mythos der unschlagbaren israelischen Armee ist zerbrochen. Ist David nun zum gestürzten Goliath geworden? Tel Aviv, 1. November 1973. Dearest Papili, ich habe dir schon aus glücklicheren Anlässen geschrieben. Du kennst die Fakten sicherlich genauso gut. Wir sind von einer gewaltigen arabischen Armee überrascht worden. Unser Fehler. Wir bewältigten die anfänglich katastrophale Situation. Unsere besten Söhne sind gefallen wie die Fliegen. Hier in Tel Aviv haben wir den Krieg nicht gespürt und das Leben geht weiter, wenn auch mit sehr düsteren Gefühlen. Herzliche Grüße von deinem traurigen Freund, Efi. Breitenfurt, 3. November 1973. Dear Sonny. Ich war und bin es noch völlig außerstande, unsere Korrespondenz in gewohnter Weise fortzusetzen. Ich bin voll Zorn über das Verhalten der ganzen Welt, einschließlich der literarischen. Heute wurde berichtet, dass Herr Böll, ohne irgendjemand zuvor gefragt oder wenigstens darüber informiert zu haben, schon am 15. Oktober SIK, den PEN-Kongress in Jerusalem, abgesagt hat. Es wurde auch berichtet, dass der israelische PEN-Club Telegramme an 40 PEN-Zentren und zahlreiche prominente Schriftsteller in aller Welt geschickt hat mit der Bitte um Solidaritätserklärungen für den um seine Existenz kämpfenden Staat Israel und dass niemand, kein Zentrum und kein Schriftsteller darauf reagiert hat. Soweit ich weiß, war Dürrenmatt der Einzige, der sich anständig verhalten hat. Tel Aviv, 11. November 1973. Liebster Papili, was die historischen Ereignisse bei uns angeht, werde ich dir persönlich umfassend Bericht erstatten. Unsere Lage ist militärisch nicht schlecht, ist aber politisch infolge des Verrats der westlichen Welt und des erfolgreichen Ölboykotts unerhört schlecht. Wir haben keinen einzigen Freund auf der Welt außer dir. Israel ist eine winzige Insel, die nicht von Wasser, sondern von Hass umgeben ist. Ich will diesen Hass gegen uns nicht verstehen. Israel ist das einzige Land auf Erden, das dem Israeli gehört. Das einzige Land auf Erden, in dem er nicht zu Gast, sondern zu Hause ist und das ihm niemand streitig machen kann. Es ist das Land, das ihm seine Menschenwürde wiedergegeben hat. Es bleibt nichts anderes, nur lachen. Jemand, der lacht, ist nicht besiegt. Solange ich lachen kann, bin ich ein Mensch mit Ehre. Vielleicht kann man überhaupt nur als Satiriker überleben. Das Leben ist von Grund auf absurd. Schon in der Bibel steht auf der zweiten Seite geschrieben, dass der Mensch schlecht sei, von Geburt an. Ich weiß nicht, warum der liebe Gott das schon auf der zweiten Seite vermerkt hat, aber jedenfalls sind die Menschen unglaublich schwache Geschöpfe. Jeder lügt, stiehlt und betrügt, wenn er glaubt, dass er nicht erwischt wird. Herzliche Grüße von deinem müden Sohn, Efi. My dear Ababu El Ata Ala il Allah Mohammed Rasul Allahu. Wir können ein neues Leben beginnen. Die Blaumilchübersetzung ist fertig. Ich weiß, wie schwer dich das trifft. Nachdem das nun gesagt ist, kehre ich zurück in den Hafen unserer Ehe. Oder, was aufs Gleiche hinausläuft, in das Gefängnis, wo wir aneinander gekettet einsitzen. Nicht einmal eine Scheidung würde da sehr viel helfen. Ich weiß, wovon ich spreche. Hat man einmal einen Fehler gemacht, muss man sein Leben lang dafür büßen. Gibt's sonst noch was? Nur heraus damit. Stets der Deine, Mamele. My dear Papi, mein Brief wird diktiert von meiner Sorge und meiner Angst, dass wir uns auf den Weg aller erfolgreichen Künstlerpaare begeben, die, wie alle Eheleute, auf dem Höhepunkt ihres Lebenswerks plötzlich beginnen, nicht mehr zueinander zu stehen. Weiß der Teufel warum. Sonny, Darling, das alles ist sehr unangenehm. Doch um unserer Freundschaft willen, die mir sehr viel bedeutet, und die ich für stark genug halte, alle Meinungsverschiedenheiten zwischen uns zu überstehen, um unserer Freundschaft willen müssen wir damit fertig werden. My dearest Puppy, inzwischen habe ich den Eindruck, dass deine negative Einstellung mir gegenüber nicht nur eine vorübergehende ist. Du suchst nach Gründen, um böse auf mich zu sein und bist zornig, wenn du keine findest. Du würdest meiner Meinung sein, dass wir uns nicht auf eine so dumme, alltägliche Art und Weise scheiden lassen sollten. Jetzt bin ich ziemlich deprimiert. Auch als Autor stecke ich fest. Ich habe alles erreicht, was ich konnte. Alle 14 Tage erscheint ein neues Buch von mir in einer westlichen oder nun plötzlich auch östlichen Sprache. Aber ich habe meinen inneren Drang zu schreiben verloren. Und einer der Gründe dafür ist das Verhalten des wichtigsten Mannes in meiner literarischen Karriere, ist dein Verhalten. Ansonsten ist alles in Ordnung mit mir. Man kann sagen, ich werde auf eine ehrenwerte Art und Weise alt. Außerdem fühle ich mich mehr und mehr allein und isoliert, was deine distanzierte Beziehung zu mir noch schmerzlicher macht. Es gibt wenige Menschen, die ich mehr mag und verehre und denen ich dankbar bin. Auch wenn ich jetzt mit dir eine bittere Enttäuschung erlebe. So einfach ist das. Und nun lasse ich dich für lange Zeit allein und behellige dich nicht mehr. Liebe und Shalom. Wohin soll ihr gehen? Wer kennt für mich? Wohin soll ich gehen? Hast verschlossen jeder Tier, ist die Welt groß genug, nur für mir sein kein Plan. Wie ein Blick ist zurück, ist die Stärke jeder Brick, wie dahin soll ich gehen. Breitenfurt, 5. November 1979. Sonny, Darling, mein lieber Ephraim. Dein Brief ist gestern zusammen mit dem neuen Spiegel hier eingetroffen. Du stehst an der Spitze der Bestsellerliste. Gratulalok. Im Gegensatz zu Israel wächst mein Ansehen in der Welt, und zwar aufgrund der mir erwiesenen offiziellen Auszeichnungen. Wir sind beide im Fernsehen aufgetreten, ich in Wien mit meiner Dankesrede und du in Frankfurt, wo du, mit sichtlicher Überwindung, ein paar nette Worte über mich hast fallen lassen. Dein Telegramm ist übrigens nie angekommen. Es muss irgendwo zwischen Langenmüller und Kreisky verloren gegangen sein, aber vielleicht hast du es auch gar nicht abgeschickt. Ich liebe dich trotzdem. Was kann ich denn sonst tun? Morgen werde ich mich ins Krankenhaus begeben, wo man versuchen wird, mein lädiertes Bein wiederherzustellen, damit ich es auf jedem Flughafen der Welt bis zur Gepäckausgabe schaffe. Diese befindet sich, wie du weißt, immer unten. Wenn die Operation gelingt, werde ich wenig später eine ursprünglich für Mai geplante Vorlesetour durch Polen nachholen. Wenn sie misslingt, auch. Im Dezember will ich mich nach Altaussee zurückziehen, um das vorzubereiten, was unserem Verleger als mein nächstes Buch vorschwebt. Was genau das sein soll, weiß er nicht. Ich auch nicht. Halt mich über deine Arbeit und deine Vertragsabschlüsse auf dem Laufenden. Liebe und Küsse. Dein Friedrich Thorberg. Seit gestern ist Friedrich Thorberg nicht mehr. Er war ein Übersetzer, er war ein großer Kritiker, ein Meister der Sprache, und nun, da er nicht mehr ist, wird eigentlich seine große Kontur allmählich immer sichtbarer und sichtbarer. Mein Sohn, Nephew and Baci, Ephraim Kishon und Friedrich Thorberg. Ein Hörspiel aus Briefen. Aus dem Englischen von Dagmar Roth und David Axmann. Bearbeitung: Christian Papke und Leonhard Koppelmann. Ephraim Kishon, Michael Mertens. Friedrich Thorberg, Christoph Grissemann. Tongestaltung: Martin Leitner. Regieassistenz Alexandra Wimmer. Hospitanz Marie-Louise Firmsin. Produktionsleitung Stefanie Zussner. Regie Leonhard Koppelmann. Redaktion Kurt Reisnecker. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2024. Wir brachten aus Anlass des 100. Geburtstags von Ephraim Kishon am kommenden Freitag Auszüge aus dem Briefwechsel Kishon-Thorberg. Kommende Woche hören Sie in Gedanken für den Tag unter dem Titel »Ein Heuchler bin ich nicht« den Judaisten und Krimi-Autor Gerhard Langer über Ephraim Kishon. Nächsten Samstag bringen wir im Ö1-Hörspiel »Laute Nächte«, ein Hörspiel von Thomas Arzt.